Vom Erhabenen, Teil 1 von Friedrich von Schiller. Zur weiteren Ausführung einiger kantischen Ideen, 1793. Erhaben nennen wir ein Objekt, bei dessen Vorstellung unsere sinnliche Natur ihre Schranken, unsere vernünftige Natur aber ihre Überlegenheit, ihre Freiheit von Schranken fühlt. Gegen das wir also physisch den Kürzern ziehen, über welches wir uns aber moralisch, das ist durch Ideen, erheben. Nur als Sinnenwesen sind wir abhängig, als Vernunftwesen sind wir frei. Der erhabene Gegenstand gibt uns erstlich als Naturwesen unsere Abhängigkeit zu empfinden, indem er uns zweitens mit der Abhängigkeit bekannt macht, die wir als Vernunftwesen über die Natur sowohl in uns als außer uns behaupten. Wir sind abhängig, insofern etwas außer uns den Grund enthält, warum etwas in uns möglich wird. Solange die Natur außer uns den Bedingungen konform ist, unter welchen in uns etwas möglich wird, so lange können wir unsere Abhängigkeit nicht fühlen. Sollen wir uns derselben bewusst werden, so muss die Natur mit dem, was uns Bedürfnis und doch nur durch ihre Mitwirkung möglich ist, als streitend vorgestellt werden, oder, was ebenso viel sagt, sie muss sich mit unseren Trieben im Widerspruch befinden. Nun lassen sich alle Triebe, die in uns als Sinnenwesen wirksam sind, auf zwei Grundtriebe zurückführen. Erstlich besitzen wir einen Trieb, unseren Zustand zu verändern, unsere Existenz zu äußern, wirksam zu sein, welches alles darauf hinausläuft, uns Vorstellungen zu erwerben, also Vorstellungstrieb, Erkenntnistrieb heißen kann. Zweitens besitzen wir einen Trieb, unseren Zustand zu erhalten, unsere Existenz fortzusetzen, welches Trieb der Selbsterhaltung genannt wird. Der Vorstellungstrieb geht auf Erkenntnis, der Selbsterhaltungstrieb auf Gefühle, also auf innere Wahrnehmungen der Existenz. Wir stehen also durch diese zweierlei Triebe in zweifacher Abhängigkeit von der Natur. Die erste wird uns fühlbar, wenn es die Natur an den Bedingungen fehlen lässt, unter welchen wir zu Erkenntnissen gelangen. Die zweite wird uns fühlbar, wenn sie den Bedingungen widerspricht, unter welchen es uns möglich ist, unsere Existenz fortzusetzen. Ebenso behaupten wir durch unsere Vernunft eine zweifache Unabhängigkeit von der Natur. Erstlich, indem wir im Theoretischen über Naturbedingungen hinausgehen und uns mehr denken können, als wir erkennen. Zweitens, indem wir im Praktischen uns über Naturbedingungen hinwegsetzen und durch unseren Willen unserer Begierde widersprechen können. Ein Gegenstand, bei dessen Wahrnehmung wir das erste erfahren, ist theoretisch groß, ein Erhabenes der Erkenntnis. Ein Gegenstand, der uns die Unabhängigkeit unsers Willen zu empfinden gibt, ist praktisch groß, ein Erhabenes der Gesinnung. Bei dem theoretisch Erhabenen steht die Natur als Objekt der Erkenntnis im Widerspruch mit dem Vorstellungstriebe. Bei dem praktisch Erhabenen steht sie als Objekt der Empfindung im Widerspruch mit dem Erhaltungstrieb. Dort wurde sie bloß als ein Gegenstand betrachtet, der unsere Erkenntnis erweitern sollte. Hier wird sie als eine Macht vorgestellt, die unseren eigenen Zustand bestimmen kann. Kant nennt daher das praktisch Erhabene das Erhabene der Macht oder das dynamisch Erhabene im Gegensatz von dem mathematisch Erhabenen. Weil aber aus den Begriffen dynamisch und mathematisch gar nicht erhellen kann, ob die Sphäre des Erhabenen durch diese Einteilung erschöpft sei oder nicht, so habe ich die Einteilung in das theoretisch und praktisch Erhabene vorgezogen. Auf was Art wir in Erkenntnissen von Naturbedingungen abhängig sind und dieser Abhängigkeit uns bewusst werden, wird bei Entwicklung des theoretisch Erhabenen hinreichend ausgeführt werden. Dass unsere Existenz als Sinnenwesen von Naturbedingungen außer uns abhängig gemacht ist, wird wohl kaum eines eigenen Beweises bedürfen. Sobald die Natur außer uns das bestimmte Verhältnis zu uns ändert, auf welches unser physischer Wohlstand gegründet ist, so wird auch sogleich unsere Existenz in der Sinnenwelt, die an diesem physischen Wohlstande haftet, angefochten und in Gefahr gesetzt. Die Natur hat also die Bedingungen in ihrer Gewalt, unter denen wir existieren, und damit wir dieses zu unserem Dasein so unentbehrliche Naturverhältnis in Acht nehmen sollten, so ist unserem physischen Leben an dem Selbsterhaltungstriebe ein wachsamer Hüter, diesem Triebe aber an dem Schmerz ein Warner gegeben worden. Sobald daher unser physischer Zustand eine Veränderung erleidet, die ihn zu seinem Gegenteil zu bestimmen droht, so erinnert der Schmerz an die Gefahr und der Trieb der Selbsterhaltung wird durch ihn zum Widerstand aufgefordert. Ist die Gefahr von der Art, dass unser Widerstand vergeblich sein würde, so muss Furcht entstehen. Ein Objekt also, dessen Existenz den Bedingungen der unsrigen widerstreitet ist, wenn wir uns ihm an Macht nicht gewachsen fühlen, ein Gegenstand der Furcht, furchtbar. Aber es ist nur furchtbar für uns als Sinnenwesen, denn nur als solche hängen wir ab von der Natur. Dasjenige in uns, was nicht Natur, was dem Naturgesetz nicht unterworfen ist, hat von der Natur außer uns als Macht betrachtet, nichts zu befahren. Die Natur vorgestellt als eine Macht, die zwar unseren physischen Zustand bestimmen kann, aber auf unseren Willen keine Gewalt hat, ist dynamisch oder praktisch erhaben. Das praktisch Erhabene unterscheidet sich also darin von dem theoretisch Erhabenen, dass es den Bedingungen unserer Existenz, dieses nur den Bedingungen der Erkenntnis widerstreitet. Theoretisch Erhaben ist ein Gegenstand, insofern er die Vorstellung der Unendlichkeit mit sich führet, deren Dasein Darstellung sich die Einbildungskraft nicht gewachsen fühlt. Praktisch erhaben ist ein Gegenstand, insofern er die Vorstellung einer Gefahr mit sich führt, welche zu besiegen sich unsere physische Kraft nicht vermögend fühlt. Wir erliegen an dem Versuch, uns von dem Ersten eine Vorstellung zu machen. Wir erliegen an dem Versuch, uns der Gewalt des Zweiten zu widersetzen. Ein Beispiel des Ersten ist der Ozean in Ruhe, der Ozean im Sturm ein Beispiel des Zweiten. Ein ungeheuer hoher Turm oder Berg kann ein Erhabenes der Erkenntnis abgeben. Bückt er sich zu uns herab, so wird er sich in ein Erhabenes der Gesinnung verwandeln. Beide haben aber wieder das miteinander gemein, dass sie gerade durch ihren Widerspruch mit den Bedingungen unseres Daseins und Wirkens diejenige Kraft in uns aufdecken, die an keine dieser Bedingungen sich gebunden fühlt. Eine Kraft also, die einerseits sich mehr denken kann, als der Sinn fasst, und die andererseits für ihre Unabhängigkeit nichts fürchtet und in ihren Äußerungen keine Gewalt erleidet, wenn auch ihr sinnlicher Gefährte unter der furchtbaren Naturmacht erliegen sollte. Ob aber gleich beide Arten des Erhabenen ein gleiches Verhältnis zu unserer Vernunftkraft haben, so stehen sie doch in einem ganz verschiedenen Verhältnis zu unserer Sinnlichkeit, welches einen wichtigen Unterschied sowohl der Stärke als des Interesse zwischen ihnen begründet. Das theoretisch Erhabene widerspricht dem Vorstellungstrieb, das praktisch Erhabene dem Erhaltungstrieb. Bei dem Ersten wird nur eine einzelne Äußerung der sinnlichen Vorstellungskraft, bei dem Zweiten aber wird der letzte Grund aller möglichen Äußerungen desselben, nämlich die Existenz, angefochten. Nun ist zwar jedes misslingende Bestreben nach Erkenntnis mit Unlust verbunden, weil einem tätigen Trieb dadurch widersprochen wird. Aber bis zum Schmerz kann diese Unlust nie steigen, solange wir unsere Existenz von dem Gelingen oder Misslingen einer solchen Erkenntnis unabhängig wissen und unsere Selbstachtung nicht dabei leidet. Ein Gegenstand aber, der den Bedingungen unseres Daseins widerstreitet, der in der unmittelbaren Empfindung Schmerz erregen würde, erregt in der Vorstellung Schrecken, denn die Natur musste zur Erhaltung der Kraft selbst ganz andere Anstalten treffen, als sie zu Unterhaltung der Tätigkeit nötig fand. Unsere Sinnlichkeit ist also bei dem furchtbaren Gegenstand ganz anders interessiert als bei dem Unendlichen, denn der Trieb der Selbsterhaltung erhebt eine viel lautere Stimme als der Vorstellungstrieb. Es ist ganz etwas anders, ob wir um den Besitz einer einzelnen Vorstellung oder ob wir um den Grund aller möglichen Vorstellungen unserer Existenz in der Sinnenwelt, ob wir für das Dasein selbst oder für eine einzelne Äußerung desselben zu fürchten haben. Eben deswegen aber, weil der furchtbare Gegenstand unsere sinnliche Natur gewaltsamer angreift als der unendliche, so wird auch der Abstand zwischen dem sinnlichen und übersinnlichen Vermögen dabei umso lebhafter gefühlt, so wird die Überlegenheit der Vernunft und die innere Freiheit des Gemüts desto hervorstechender, da nun das ganze Wesen des Erhabenen auf dem Bewusstsein dieser unserer Vernunftfreiheit beruht und alle Lust am Erhabenen gerade nur auf dieses Bewusstsein sich gründet, so folgt von selbst, was auch die Erfahrung lehrt, dass das Furchtbare in der ästhetischen Vorstellung lebhafter und angenehmer rühren müsse als das Unendliche und dass also das praktisch Erhabene der Stärke der Empfindung nach einen sehr großen Vorzug vor dem Theoretischen voraus habe. Das theoretisch Große erweitert eigentlich nur unsere Sphäre. Das praktisch Große, das dynamisch Erhabene, unsere Kraft. Unsere wahre und vollkommene Unabhängigkeit von der Natur erfahren wir eigentlich nur durch das Letztere, denn es ist ganz etwas anders in der bloßen Handlung des Vorstellens und in seinem ganzen innern Dasein sich von Naturbedingungen unabhängig fühlen, als sich über das Schicksal, über alle Zufälle, über die ganze Naturnotwendigkeit hinweggesetzt und erhaben fühlen. Nichts liegt dem Menschen als Sinnenwesen näher an als die Sorge für seine Existenz und keine Abhängigkeit ist ihm drückender als diese, die Natur als diejenige Macht zu betrachten, die über sein Dasein zu gebieten hat. Und von dieser Abhängigkeit fühlt er sich frei bei Betrachtung des praktisch Erhabenen. Die unwiderstehliche Macht der Natur, sagt Kant, gibt uns als Sinnenwesen betrachtet zwar unsere Ohnmacht zu erkennen, aber entdeckt zugleich in uns ein Vermögen, uns als von ihr unabhängig zu beurteilen und eine Überlegenheit über die Natur, worauf sich eine Selbsterhaltung von ganz anderer Art gründet als diejenige ist, die von der Natur außer uns angefochten und in Gefahr gebracht werden kann. Dabei die Menschheit in unserer Person unerniedrigt bleibt, obgleich der Mensch jener Gewalt unterliegen müsste. Auf solche Weise fährt er fort, wird die furchtbare Macht der Natur ästhetisch von uns als erhaben beurteilt, weil sie unsere Kraft, die nicht Natur ist, in uns aufruft, um alles dasjenige, wofür wir als Sinnenwesen besorgt sind, Güter, Gesundheit und Leben, als klein anzusehen und deswegen auch jene Macht der Natur, der wir in Ansehung dieser Güter allerdings unterworfen sind, für uns und unsere Persönlichkeit dennoch als keine Gewalt zu betrachten, unter die wir uns zu beugen hätten, wenn es auf unsere höchsten Grundsätze und deren Behauptung oder Verlassung ankäme. Also, endigt er, heißt die Natur hier erhaben, weil sie die Einbildungskraft zur Darstellung derjenigen Fälle erhebt, in denen das Gemüt sich die eigene Erhabenheit seiner Bestimmung fühlbar machen kann. diese Erhabenheit unserer Vernunftbestimmung, diese unsere praktische Unabhängigkeit von der Natur, muss von derjenigen Überlegenheit wohl unterschieden werden, die wir entweder durch unsere körperlichen Kräfte oder durch unseren Verstand über sie als Macht in einzelnen Fällen zu behaupten wissen und welche zwar auch etwas Großes, aber gar nichts Erhabenes an sich hat. Ein Mensch zum Beispiel, der mit einem wilden Tiere streitet und es durch die Stärke seines Arms oder auch durch List überwindet, ein reißender Strom wie der Nil, dessen Macht durch Dämme gebrochen wird und den der menschliche Verstand aus einem schädlichen Gegenstand sogar in einen nützlichen verwandelt, indem er seinen Überfluss in Kanälen auffängt und dürre Felder damit wässert, ein Schiff auf dem Meere, das durch seine künstliche Einrichtung im Stand ist, allem Ungestüm des wilden Elements zu trotzen. Kurz, alle diejenigen Fälle, wo der Mensch durch seinen erfinderischen Verstand die Natur auch da, wo sie ihm als Macht überlegen und zu seinem Untergange bewaffnet ist, gezwungen hat, ihm zu gehorchen und seinen Zwecken zu dienen. Alle diese Fälle, sage ich, erwecken kein Gefühl des Erhabenen, ob sie gleich etwas Analoges damit haben und deswegen auch in der ästhetischen Beurteilung gefallen. Warum sind sie aber nicht erhaben, da sie doch die Überlegenheit des Menschen über die Natur vorstellig machen? Wir müssen hier zum Begriff des Erhabenen zurückgehen, worin sich der Grund leicht entdecken lassen wird. Zufolge dieses Begriffs ist nur derjenige Gegenstand erhaben, gegen den wir als Naturwesen erliegen, von dem wir uns aber als Vernunftwesen, als nicht zur Natur gehörige Wesen, absolut unabhängig fühlen. Alle natürliche Mittel also, die der Mensch anwendet, um der Naturmacht zu widerstehen, sind durch diesen Begriff des Erhabenen ausgeschlossen. Denn dieser Begriff verlangt schlechterdings, dass wir dem Gegenstande als Naturwesen nicht gewachsen sein sollen, dass wir uns aber durch das, was in uns nicht Natur ist, und dies ist nichts anders als reine Vernunft, als von ihm unabhängig fühlen sollen. Nun sind aber alle jene angeführten Mittel, durch welche der Mensch der Natur überlegen wird, Geschicklichkeit, List und physische Stärke aus der Natur genommen, kommen ihm also als Naturwesen zu. Er widersteht also diesen Gegenständen nicht als Intelligenz, sondern als Sinnenwesen, nicht moralisch durch seine innere Freiheit, sondern physisch durch Anwendung natürlicher Kräfte. Er unterliegt auch deswegen diesen Gegenständen nicht, sondern er ist ihnen schon als Sinnenwesen überlegen. Wo er aber mit seinen physischen Kräften ausreicht, da ist nichts da, was ihn nötigen könnte, zu seinem intelligenten Selbst, zu der inneren Selbstständigkeit seiner Vernunftkraft seine Zuflucht zu nehmen. Zum Gefühl des Erhabenen wird also schlechterdings erfordert, dass wir uns von jedem physischen Widerstehungsmittel völlig verlassen sehen und in unserem nicht-physischen Selbst dagegen Hilfe suchen. Furchtbar muss also ein Gegenstand für unsere Sinnlichkeit sein, und das ist er nicht mehr, sobald wir uns ihm durch natürliche Kräfte gewachsen fühlen. Auch wird dieses von der Erfahrung bestätigt. Die mächtigste Naturkraft ist in eben dem Grad weniger erhaben, als sie von dem Menschen gebändigt erscheint, und sie wird wieder schnell erhaben, sobald sie die Kunst des Menschen zu Schanden macht. Ein Pferd, das noch frei und ungebändigt in den Wäldern herumläuft, ist uns als eine uns überlegene Naturkraft furchtbar und kann einen Gegenstand für eine erhabene Schilderung abgeben. Eben dieses Pferd, gezähmt, an das Joch oder vor den Wagen gespannt, verliert seine Furchtbarkeit und mit ihr auch alles Erhabene. Zerreißt aber dieses gebändigte Pferd seine Zügel, bäumt es sich entrüstet unter seinem Reiter, gibt es sich seine Freiheit gewaltsam wieder, so ist seine Furchtbarkeit wieder da, und es wird aufs Neue erhaben. Die physische Überlegenheit des Menschen über die Naturkräfte ist also so wenig ein Grund des Erhabenen, dass sie fast überall, wo sie angetroffen wird, die Erhabenheit des Gegenstandes schwächt oder ganz vernichtet. Zwar können wir uns mit merklichem Vergnügen bei der Betrachtung der menschlichen Geschicklichkeit verweilen, die sich die wildesten Naturkräfte zu unterwerfen gewusst hat, aber die Quelle dieses Vergnügens ist logisch und nicht ästhetisch. Es ist eine Wirkung des Nachdenkens und wird nicht durch die unmittelbare Vorstellung eingeflößt.